wenn alles trübe ist und frisst. Blätter von den Bäumen fallen, obwohl es schöne Menschen ist. Kannst du dir vorstellen, dass einmal keine Sonne scheint? Der Tag zur Nacht wird und es ewig lang zu bleibt. Male einen Regenbogen, tausend helle Farben. Leuchtend seh ich meine Welt, übersät mit Narben. Tiefer sitzt der Schock, der durch meinen Körper fährt. Gewalt ist Skrupellosigkeit, das Einzige, was zählt. Alles, was ich sag, kriegt ihr hohl in meinen Ohren. Ich kann nicht glauben, dass das wahr ist und wir sind schon längst verloren. Sie begreifen nicht und wissen nicht, sehen nicht, was Sache ist. Diskutieren jeden Mist, nur nicht, dass es wichtig ist. Setzen sich nur Menschen ein, die keine Hilfe brauchen. Und die armen Kinder dieser Welt nach der Warnung schlafen. Sie hören die Zeitung, sich der Reiter und TV. Die Welt, sie geht zugrunde und ihr wisst das ganz genau. Hier lang, hier lang. Ja, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, ja, hier lang, hier lang. Kriminelle machen Schatten im Untergrund, da ist Bewegung links, rechts, oben und überall der Terror. Schau mir in den Regen, Pocken auf die Menschen, warten wieder keinen kommen. Überall Geschrei auf 60 Kinder. Schenk mir eine Brille, rosa-rot mit Fix gesetzt. Kann ich länger zusehen, was mich täglich neu verletzt. Kann ich länger warten und ich will auch gar nicht mehr. Kann es zwar nicht ändern, doch ich wünsche es sehr. Ob es endlich Krieg macht in den Köpfen dieser Erde. Nur zusammen sind wir gut, gemeinsam auf die Stärksten. Hinsehen Mann und Augen auf, sag es laut und schrei es raus. Lass den Worten freien Lauf und dafür geht dann alle raus. Öffne deine Augen, schau ganz genau hin. Suche deinen Weg und erkenne den Sinn. Jeder fällt aufs Maul und steh jetzt wieder auf. Und so was zu machen und geb nicht wieder auf. Ich krieg es nicht gebacken, jeden Tag ist der Bescheid. Sie zieht sich immer fest und zu die Schlinge um meinen Hals. Kein Ausweg, keine Flucht, ich bin gefangen in dieser Welt. Nur Musik hält mich am Leben und ich hoffe, es gefällt.